Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. So, wir sitzen auf der Promenade, wir haben Montag, den 28.09., 13.37 Uhr und es heißt Abschied nehmen. Morgen geht's los um 6:45 Uhr. Ja, und das war's dann. Dann sind 5 Wochen vorbei. Ruckzuck geht die Zeit vorüber. Wir sitzen hier mit unserem Studihund Biscuit, trinken einen Kaffee aus dem Automaten für 50 Cent, rauchen 2, 3 Zigaretten und gucken aufs Meer. So ein letztes Mal. Ja, vielleicht ist heute Abend nochmal ein schöner Sonnenuntergang, aber im Moment ist es richtig warm hier. Also ja, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter gehabt hier und ja, morgen heißt es Abschied nehmen und ja, ich und mein Team haben schon ein bisschen Pipi in den Augen, weil es war schon eine wunderschöne Zeit hier und ja, Oldenburg ist auch frische Luft. Aber ich habe heute gemerkt, desto länger man hier ist, irgendwie gewöhnt man sich an die Luft und es kommt einem gar nicht mehr so frisch vor von der Luft her, wie es am Anfang war. Am Anfang hat man das schon ein bisschen gemerkt, aber wir haben das Gefühl, aber wie gesagt, das ist nur unser Gefühl, unsere Einschätzung. Desto länger man hier ist, ja, man gewöhnt sich halt an das schöne Klima auf Borkum. Und ja, alles mal so ein bisschen sacken lassen. Es ist so schnell vorbeigegangen, also man ist gerade angekommen und schon macht man sich dann wieder auf den Nachhauseweg. Wir haben das Glück, dass wir mit dem Zug nur 1,5 Stunden brauchen und ja, die Leute, die von weiter weg her kommen, aus Bayern und so, sie sind 10 bis 12 Stunden unterwegs, wie sie mir uns erzählt haben. Ja, unser letzter Podcast heute aus Borkum. Ach, die Sonne brennt, das ist herrlich. Die Sonne brennt und ja, thank you for listening, have a nice day, bleibt uns gewogen und ja, wir hören uns wieder, wenn wir in Oldenburg sind. In diesem Sinne, ja, have a nice day, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Thank you for listening.